Crash. Ich hatte einen Crash. Ja, ich muss nur eben einen puffen, glaube ich. Ich bleib dran. Ich bin sofort wieder da. So. Hey Rom. Chip Music. there he is. Wir fahren auf der Autobahn.

Latte. La la la.